coolie. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute. Schon wieder 1 Uhr und wir sind da. Ihr seid auch da, darüber freue ich mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht 0800 220 5050, wer gerne mit mir sprechen möchte. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht heißt Kai. Kai, hallo. Ist 49 Jahre alt. Hallo Kai. Hallo. Hallo. Um was geht's, Kai? Und zwar bin ich von Donnerstag auf Freitagmorgen überfallen worden an der Tankstelle. Von Donnerstag auf Freitag, vorige Woche. Richtig, ein bewaffneter Raubüberfall. Was, ein bewaffneter Raubüberfall? Ja, mit Pistole. Arbeitest du in der Tankstelle? Richtig, ja. Ach so, beschreib mal, wie das abgegangen ist. Wir kriegen morgens immer so gegen 4 Uhr Zeitungen. Mhm. Ja, dann habe ich die Tür geöffnet, die Zeitungen entgegengenommen. Also die Tankstelle war verschlossen? Ja. Ja, und man konnte so über Schalter mit dir reden oder was kaufen? Da ist leider kein Nachtschalter. Also wenn ein Kunde kommt, machen wir die Tür offen. Ach so, ihr geht immer zu jedem Kunden hin und macht die Tür auf? Ja, also von der Theke aus können wir die Tür öffnen und schließen. Mit so einem Summer? Ja, mit dem Schlüssel halt, ne? Mit dem Schlüssel, okay. Mhm, ja. Ja, auf jeden Fall bin ich dann raus, habe die Zeitungen entgegengenommen, bin dann mit dem Wagen, wo die Zeitungen drauf waren, wieder rein, habe mich hingekniet, um die Zeitungen einzusortieren. Währenddessen stand die Tür noch auf? Da stand die Tür offen, ja. Ja. Und auf einmal stand einer im Eingangsbereich. Ich habe mich erst einmal umgedreht, habe das gar nicht so drauf geachtet. Und auf einmal sagte er, sofort hat Geld her, ich schieße sofort. Und dann konnte ich dann sofort diese Pistole gucken. Die hielt er dir am Kopf? Also in der Nähe, ich sag mal so, vielleicht so 20, 30 Zentimeter Abstand. Naja, immerhin. Ja, und dann bin ich ganz langsam aufgestanden. Ein Typ? Ja, der war alleine. Ja. Maskiert oder so? Richtig, der war maskiert, so bis zu der Nase hatte der so einen Schal ums Gesicht. Ja, dann bin ich ganz langsam aufgestanden und in den Kassenbereich gegangen und habe ihm dann halt die Kasse geöffnet. Ja. Und ihm halt das Geld, was vorhanden war, rausgegeben. Wie viel Geld war in der Kasse? Ja, ein paar hundert Euro. Mehr nicht? Nee. Ist das unüblich, dass so wenig bei euch nachts in der Kasse ist? Oder ja, ist das ist ja. Nachts ist ja nicht viel los auf der Tankstelle. Das ist halt ein bisschen außerhalb. Ach so, irgendwo auf dem Land. Ja. Ja. Ich möchte halt jetzt nicht sagen. Nein, musst du auch nicht, auf keinen Fall. Ich will mir nur ein Bild machen. Dann hast du dem das Geld gegeben, die paar hundert Euro. Ja. Und dann? Ja, dann ist er raus aus dem Laden, hat während dem Rausgehen noch Geld verloren im Laden, was die Polizei dann auch mitgenommen hat. Ich habe dann bei der Polizei direkt angerufen und die sind dann auch ziemlich zügig hier gewesen. Aber jetzt, wenn man hier steht, also bei jedem Geräusch zuckt man hier zusammen. Also Achso, du bist jetzt gerade auch in der Tankstelle? Ja. Ist dir das zum ersten Mal passiert, so etwas? Ja, allerdings. Ja, wie lange arbeitest du schon in der Tankstelle? Hier in dieser knapp 2 Jahre. Und generell in Tankstellen? Ja, so 4. 4, Das ist ein Schock, ne? Ja, allerdings. Also wenn man auch, wenn ich jetzt zu Hause bin, bei jedem Knacken dreht man sich um und guckt. Ja. Man kann halt nicht schlafen, ne? Bin ich heute beim Arzt gewesen, der hat gesagt, also normalerweise sollte ich nicht arbeiten. Aber man ist halt auch auf das Geld angewiesen, ne? Ja. Du hattest keinerlei Ahnung oder hast den Typ nicht erkannt oder irgendwie eine Idee, wer das sein könnte, nein? Nee, auf jeden Fall nicht. Nee. Hat der ein klares Deutsch gesprochen oder gebrochenes Deutsch? Nee, sehr klares Deutsch, aber war ein Südländer. Woran siehst du, hast du das gesehen? An den Augen halt, ne? Und ich muss ja zwischendurch mal hier so ein bisschen mit arbeiten. Achso, da kommen gerade Kunden rein. Ja, einer nur, aber ein Stammkunde. Schön Gruß an den Stammkunden. Der wirst wahrscheinlich gar nicht glauben, dass du gerade im Radio und Fernsehen bist und hier telefonierst. Sag mal, danach, da kam dann die Polizei in die Tankstelle. Das war so nach vier, zwischen vier und halb fünf. Ja, der Anruf bei der Polizei ging ein um 2 Minuten nach 4. Genau. Also, das muss halt so kurz vor 4 gewesen sein. Okay. Wie lange geht dein Dienst in der Regel morgens? Bis 8. Bis 8 Uhr? Ja. Wie ging das denn dann weiter? Die Polizei war da, da hast du eine Aussage gemacht. Und dann? Ja, von da aus bin ich dann noch im Laden geblieben, bis die Polizei mit der Sache fertig war. Mhm. Und dann musste ich um 5 Uhr morgens zur Polizei in diesem Ort, wo dann die Kriminalpolizei hingekommen ist. Achso, und währenddessen war die Tankstelle dann zu? Nee, ich habe dann die Chefin hier von der Tankstelle angerufen. Achso. Mhm. Die ist dann gekommen und eine Kollegin, die hier morgens arbeitet. Das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag? Richtig. Hast du dann in der Nacht von Freitag auf Samstag auch schon wieder gearbeitet? Nee, da hatte ich Gott sei Dank frei. Hast du frei? Und wann das erste Mal dann wieder? Sonntagabend habe ich dann das erste Mal wieder gearbeitet. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass es auch ein Schock ist und dass man dann Angst hat oder irritiert ist, wie du gerade schon sagtest, bei und vor jedem Geräusch. Ja, das ist halt so, wir haben auch eine Werkstatt hinten dran, dann gehst du nach hinten und verrammelst die Türen von innen, schiebst einen Keil vor, dann denkst du halt, da gehen wir jetzt von der anderen Seite einer rein. Ja. Ist das denn in dieser Tankstelle auch zum ersten Mal passiert? In der Tankstelle so? Ja, das erste Mal, ja, ja. Aber da war schon mal ein Vorfall, aber der war vormittags auch, ne? Also ich finde gut, dass du da wieder hingegangen bist und arbeitest. Ich glaube, das ist immer die beste Methode, die Angst zu bekämpfen, indem man das dann auch tut. Ja. Du musst halt alle Vorsichtsmaßnahmen jetzt durchführen. Das tust du sicherlich auch, dass du besonders aufpasst und. Ja, man guckt halt nach allem, ne? Natürlich, ja. Und nicht jedem die Tür aufmachst und so weiter. Und dann wollen wir mal hoffen, dass sich das Ganze verflüchtigt nach ein paar Tagen. Ich würde auch hoffen. Ne? Ja, ja. Also ich war heute beim Arzt gewesen und er hat gesagt, also normal ist das nicht gut, dass ich direkt wieder hier hingehe. Ne? Hm, ja. Ich sollte normalerweise dann mal mit einem Psychologen reden oder so, aber das finde ich ja so Blödsinn, ich weiß auch nicht. Ja, würde ich jetzt auch mal ein bisschen abwarten. Also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, nach 2 Wochen oder so geht es dir immer noch nicht auf den Kopf, dann könnte man mal darüber reden, aber jetzt glaube ich, kriegt man das auch alleine hin. Ja, hoffe ich auch. Glaube ich auch, bin ich auch sicher. Mensch, Kai, auf dass das nicht mehr passiert und dass ja, du da gut über die, dass alles gut über die Bühne geht. Alles Gute wünsche ich dir und gute Nachtschicht noch. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Und morgen haben wir ein Thema. Und morgen heißt das Thema Karrieren. Ich möchte gerne mit euch über besondere Karrieren sprechen. Wir haben die Sendung so als Untertitel genannt, vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ganz klein angefangen haben, aber ganz groß rausgekommen sind, die vielleicht irgendwie mal eine Bombenidee hatten und Bombenkohle damit gemacht haben. Aber auch gerne mit Leuten, deren Grundvoraussetzungen alles andere als rosig waren, die vielleicht im Heim aufgewachsen sind, vielleicht im Knast waren, aber es denn trotzdem geschafft haben, vielleicht sich eine kleine Werkstatt aufzubauen. Das muss jetzt nicht die große Firma sein und die große Millionen sein, sondern dass man sich für sich eine Karriere aufgebaut hat, auf die man stolz ist. Darüber möchte ich gerne mit euch morgen sprechen. Karrieren. Erzählt mir von euren Erfolgsgeschichten, von euren Karrieren. Meldet euch per Mail am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind wir dann da und die Leitungen sind geschaltet. Karrieren vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist unser Thema morgen und heute geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden, freue mich, ihn begrüßen zu können. Christoph. Christoph ist 21. Hallo Christoph. Hallo Domian. Christoph, um was geht's? Ich erzähl's einfach mal von ganz von Anfang an, okay? Bitteschön, ja. Ja, also, und zwar mein Freund, also ich bin 21, ich bin halt mit mir vielen Jüngeren befreundet auch. Einer davon, ich soll die Namen nicht nennen, also wurde mir gerade gesagt. Ja, ist immer besser, ja. Ja, also einer davon, der ist jetzt 18 geworden letzte Woche. Ja. Und der war noch Jungfrau und wir so untereinander fanden das halt alle lustig, haben uns dann mal ein bisschen drüber lustig gemacht, ein bisschen geärgert haben wir den damit und haben ihn zum Geburtstag einen Puffbesuch beschenkt. Mhm. Jo, soweit alles noch ganz normal. Soweit noch mehr oder weniger okay. Ja, wir waren dann in Oberhausen, da ist so eine Straße, ich sag jetzt mal Puffstraße. Mhm. Ja, und die sind wieder langgelaufen, haben schon recht früh für diesen Freund dann halt ein passendes Mädchen gefunden. Achso, also die durfte er sich gar nicht mal selbst aussuchen. Ja doch, wir waren uns alle einig und die sah auch ziemlich gut aus. Aber ich erkläre das mal für die Leute, die das nicht kennen. Und zwar in Oberhausen ist eine Straße. Ich glaube, das kennen alle. Das gibt es in St. Pauli auch in Hamburg. Da sitzen ja, die Mädels im Schaufenster. Ne? Da guckt die sitzen wie in Amsterdam. Ja, ich glaube, in Aachen gibt es das auch. Oder gab es das? Ja. Auf jeden Fall war es so. Ja, und da ist halt, dann haben wir ihn schon reingeschickt. Er ist dann halt zu dem Mädchen gegangen. Und er wollte auch zu der? Ja, der fand die gut. Ja, okay. Der fand die gut. Ja. Jo, und dann sind wir weitergegangen. Wir waren dann noch zu viert. Ja, sind wir weitergegangen. Ich mit einem Kollegen vor, kurz dahinter, ich bin ein bisschen nervös, sorry. Egal. Ja, kurz dahinter, so ein paar Meter hinter, waren dann halt noch zwei andere Kollegen, wir waren insgesamt zu fünft. Mhm. Mein bester Freund lief neben mir und dann, so ich kann es einfach nicht genau schätzen, so circa zwischen 20 und 50 Metern, ich denke eher 20, 30 Metern. Mhm. Weiter weg im Fenster habe ich dann eine Person entdeckt, die ich kannte, und zwar meine eigene Mutter. Im Fenster. Du hast deine eigene Mutter in dem Fenster sitzen sehen? Ja. Und bist du näher rangegangen? Nein, ich bin vor Schock stehen geblieben. Mein bester Freund, der hat es auch gesehen, ist auch sofort stehen geblieben. Wir haben uns ruckartig umgedreht und haben beide sofort gecheckt, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass das auf jeden Fall meine Mutter war, haben wir beide erkannt. Aber 20, 30 Meter ist schon noch eine ganze Entfernung. Bist du sicher, dass sie war? Ja, das war hundertprozentig meine Mutter. Also meine Mutter ist 43 und sie dafür hat richtig knallrotes Haar. Hm. Ja, also wer meine Mutter kennt, der hätte die sofort schon mal gesehen, der hätte die sofort wiedererkannt. Meine Mutter, die erkennt man einfach sofort. Wie weit wohnt ihr? Wohnst du noch zu Hause, deine Mutter? Nein, ich wohne alleine ja schon. Ja. Wie weit wohnt denn deine Mutter von Bochum entfernt? Oberhausen. Ja, von Oberhausen entfernt. 20 Kilometer vielleicht wohnen wir weg. Also ich wohne in der gleichen Dorf. So, jetzt hast du diese Entdeckung gemacht, von der du glaubst, dass deine Mutter diese Person war. Ich bin hundertprozentig sicher und mein bester Freund ist sich ebenso sicher. Wie ging es dann weiter? Ja, also ich war total fertig, hat man mir auch angemerkt, wir sind dann zurückgegangen, haben sofort uns den anderen gesagt, lass mal zurück, da war ein hübsches Mädchen, haben wir gesagt, weil vielleicht nur jemand anders da reingehen wollte halt. Und und dann sind wir zurückgegangen und dann habe ich gesagt, mir geht's nicht so gut, gib mal bitte einen Autoschlüssel und habe mich da in ein Auto gesetzt und war natürlich richtig fertig. Wann war das genau jetzt? Wie lange ist das her? Vor einer Woche. Vor einer Woche? Am Wochenende vor einer Woche. Ja. Hast du deine Mutter darauf angesprochen? Nein, ich kann das nicht. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Das Verhältnis zu meiner Mutter war immer super. Ich kann mir nicht erklären, warum die das gemacht hat. Leben deine Eltern zusammen? Mein Vater ist vor 14 Jahren gestorben. Ach so. Hm. Jo. Wie steht es denn finanziell bei deiner Mutter? Ja, das ist ja die Sache. Das ist das Einzige, woran ich mir das erklären kann. Meine Mutter ist seit 2 Jahren arbeitslos. Mhm. Ich habe ihr selber schon immer ein bisschen Geld zugebuttert. Du arbeitest? Ja, ich arbeite. Mhm. Ich bin ein Geselle. Ja. Das ist natürlich ein Hammer, ne? Ja. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, weil das ist so das Schlimmste, was man zu einem sagen kann, finde ich, denn du Hurensohn oder so. Und jetzt bin ich ein Hurensohn. Naja. Also ich finde das schon ziemlich schlimm, finde ich eine ganz, ganz bescheuerte Beleidigung, weil das sind genauso ehrenwerte Menschen wie wir auch. Also das ist erstmal, finde ich, das ist nicht das Thema. Weißt du, ich frage jetzt nochmal, bist du wirklich ganz 100% sicher? Also ich kann meine Mutter mal so weitestgehend beschreiben, sodass sie jetzt kein anderer erkennt, obwohl das eigentlich schon recht schwierig ist. Nee, du musst sie mir nicht, mach mal nicht, lass mal sein. Ich glaub dir, wenn du meinst, dass du von 30 Meter Entfernung... Also das kann ich sagen, also sie hat knallrotes Haar und sie hat ein riesen Tattoo auf der Brust und das hab ich genau gesehen, dieses Tattoo, an der gleichen Stelle auf der rechten Brust. Tja. Und von daher bin ich mir sowas von hundertprozentig. Weißt du, was mich so stutzig macht daran? Wenn, nehmen wir mal an, deine Frau Mutter ist in finanziellen Nöten. Ja. Dass sie sich diesem großen Risiko aussetzt, unmittelbar quasi bei sich vor der Haustür ist ja keine Entfernung, sich da in diese Straße in einen Glaskasten zu setzen. Ja. Da kann sie doch an allen 5 Fingern sich abzählen, dass über kurz oder lang irgendjemand da vorbeikommt, Es muss nicht gerade der eigene Sohn sein, aber irgendjemand, der sie erkennt. Das macht mich stutzig. Das hat mein bester Freund auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ob er mir das, weil als erstes hat er auch, also als wir dann untereinander am nächsten Tag haben wir telefoniert zusammen, da meinte der auch, das war deine Mutter. Und dann, als er gemerkt hat, wie fertig war, so ein, zwei Tage später hat er gesagt, aber überleg doch mal, warum sollte das deine Mutter gewesen sein, als wenn die so dumm ist und das hier in der Gegend macht. Und er war aber auch vorher davon 100%ig überzeugt, dass sie es war. Weißt du, ich denke halt so, wenn sie sich auf diese Art und Weise Kohle verdienen will oder muss oder will, könnte sie das ja auch diskreter machen, mit Hausbesuchen oder in einem Club irgendwie arbeiten, aber nicht, das ist ja quasi, sie macht es da ja in der Öffentlichkeit. Ja, sozusagen. Nur das Problem ist ja, nicht jede Frau sieht so gut aus, dass sie sowas machen kann, ne? Und ich glaube, meine Mutter ist ziemlich korpulent und so, und ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwo Ach so. In einem Club anfangen könnte oder so. Ich glaube daran, vielleicht ist es daran gescheitert, ich kann das nicht sagen. Ich kann mir einfach nicht ausmalen, warum sie da in dem Fenster saß. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hast du mit dem Gedanken gespielt, da nochmal vorbeizugehen und zu gucken? Ja, ich habe schon mitgespielt mit dem Gedanken. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht, ich meine, das ist zwar ziemlich kostspielig, aber ich kann es mir wohl leisten eigentlich, dass ich irgendwie einen Detektiv drauf ansetze, weil ich will das hundertprozentig, also ich will da auch nochmal vorbeilaufen, aber ich habe einfach Angst, dass die mich sieht und dann ich damit konfrontiert werde von ihr, weil ich einfach, ich kann dann nicht mit ihr drüber reden. Könntest du denn mit ihr drüber reden, wenn du jetzt, also du bist ja noch nicht, ich sag mal, jetzt übertrieben, 1000%ig sicher bist du noch nicht. Ja, wenn jetzt von 1000% bin ich 998% sicher. Naja. Also dann ist das Vorbeigehen fast überflüssig. Ich meine, ja, du warst da in einer Entfernung von 30 Metern. Dann geh doch nochmal so, muss ja nicht ganz nah rangehen, aber so nah, dass du vielleicht noch ein paar Meter näher bist und du nicht unbedingt erkannt wirst. Aber, Christoph, nehmen wir mal an, das ist dann wirklich so, dass das deine Mutter ist. Mhm. Musst du sie darauf ansprechen, weil das kriegst du gar nicht von deinem Herzen weg. Mhm. Das kriegst du gar nicht weg. Du kannst dich ja gar nicht mehr unvoreingenommen sich mit ihr unterhalten, wenn du es nicht ansprichst. Mhm. Ja, vielleicht offensichtlich ist deine Mutter in einer großen Notsituation, wenn sie das macht. Ja, vielleicht hat sie auch in der Welle, weil ich meine, sie ist seit 2 Jahren arbeitslos. Vielleicht hat sie auch Gefallen dran gefunden, da habe ich am meisten Angst vor. Ja, das glaube ich nicht. Vielleicht ist da irgendwas Dramatisches, was du gar nicht weißt. Vielleicht hat sie Schulden, weißt du das? Sie wohnt eigentlich jetzt ganz normal häuslich, hat jetzt keinen dicken Fernseher. Ich kann mir nicht denken, wo sie Schulden haben sollte. Aber ich weiß nicht, ob sie Drogen nimmt. Ja. Das verbinde ich natürlich mit dem Milieu, dass sie jetzt auch Drogen nimmt. Nicht unbedingt. Das kann nein. Ja, aber so kennt man das ja auch. Ja, aber es gibt genügend Frauen, die vielleicht macht sie es ja auch deswegen. Ich kann mir nicht ausmalen. Mir geht so viel im Kopf rum. Verstehe. Wie oft siehst du deine Mutter? Ich kann es nicht sagen. Also mittlerweile fahre ich da natürlich nicht mehr so gerne hin, weil ich die kaum noch in die Augen gucken kann. Aber eigentlich bin ich so immer mal zum Kaffee gekommen oder so, wie man das halt macht, wenn man ausgezogen ist und dann sein eigenes Leben lebt. Ja gut, einmal in der Woche oder wie? Ja, wohl zweimal. Ja, allein deshalb, das wird ihr ja auffallen, würde ihr auffallen, wenn sie es denn ist. Ich sage das immer noch mal so. Wenn du dann dich jetzt zurückziehst und komisch bist, dann wird sie sich auch Gedanken machen, was ist mit ihm los? Also wenn du nochmal eine Vergewisserung brauchst, ob es nun wirklich ist, dann schleich dich dann nochmal in die Gegend und guckst dir an. Ja. So, und also danach würde ich mir noch lieber irgendwie einen Detektiv oder so oder jemanden beauftragen, der das macht. Okay. Also da müsst ihr jemanden beauftragen, der sie kennt und den sie dann aber nicht so kennt. Ja, oder vielleicht der sie nicht kennt, dem ich ein Foto von ihr gebe. Ja, irgend sowas. Aber dann musst du mit ihr sprechen. Das musst du machen. Was soll ich denn zu ihr sagen? Ich meine, dass du sie gesehen hast, wo sie jetzt arbeitet. Das ist natürlich dann alles super hart, das Gespräch. Aber letztendlich wird sie dir Dinge erzählen, von denen du nichts weißt, die sie dahin geführt haben. Vielleicht kannst du ihr dann ja auch helfen. Vielleicht hat sie aus Scham dir das nicht erzählt, in welcher Not sie ist und hat deshalb diesen Schritt ergriffen. Vielleicht kannst du eingreifen und kannst helfen. Ja. Es ist hart, finde ich auch, absolut hart. Würde mich auch völlig umhauen, gebe ich dir recht und kann ich dich völlig vor allem auch da ich meine, sie hat meinem Vater früher, sie hat ihn geheiratet, hat ihm ewige Treue geschworen. Ich meine, wenn sie jetzt einen Freund hätte oder so, aber sie verdient mit ihrem Körper Geld und irgendwie weiß ich nicht, dass sie da mit ihrem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Ja, aber das sind alles Dinge, die du die du sie fragen kannst. Ja. Ja, das stimmt wohl. Eigentlich kann ich das machen, aber ich. Weißt du, es gibt ja gar keine Alternative dazu. Es gibt keine Alternative. Wenn du jetzt schweigst, kannst du auf keinen Fall normal mit deiner Mutter wieder umgehen. Ja. So wie vorher. Und das ist kein Zustand. Ja, ich habe mir auch schon, also ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber falls sie einen Zuhälter hat oder so, ich habe mir schon überlegt, ob ich da hingehe und den irgendwie umlege oder so, weil ich glaube, wenn der die dazu anstiftet oder so. Ja, aber du musst ja erst mit deiner Mutter mal reden, was da los ist. Das ist der allererste Schritt. Ihr müsst miteinander sprechen. Wenn du magst, können wir ja gerne nochmal reden, wenn du diesen Schritt unternommen hast. Soll ich dann einfach nochmal anrufen? Ja, oder Mail am besten, damit du dann auch gleich durchkommst. Ein paar Stichworte zu deiner Geschichte. Ich würde mich gerne mit dir nochmal unterhalten, auf jeden Fall. Ja. Ja? So verbleiben wir und du gehst der Sache nach und sprichst deine Mutter möglichst rasch an, möglichst bald und zügig an. Mach ich. Ja? Domian, ich habe nur eine Frage und zwar die gar nicht zum Thema passt. Ja. Und zwar, ich gucke deine Sendung öfter. Und hab mich jedes Mal, habe ich noch nie mitgekriegt, dass einer gefragt hat, ob der Elch im Hintergrund eine Bedeutung hat. Das ist kein Elch, sondern ein Hirsch, ein weißer Hirsch. Ein Hirsch. Ja. Hat der eine Bedeutung? Ja, im weitesten Sinne. Ich habe so einen Tick mit Hirschen und Hirschgeweihen. Und mein Kollege Roland Lohr hat mir diesen Hirsch mal geschenkt, weil im Fernsehen man ja nicht so viel sieht hier auf dem Bild. Und da habe ich gedacht, das sieht doch cool aus, dieses weiße Tier da hinten. Dann gucken alle Leute hin, ist ein Eyecatcher. Ja. Das ist auf jeden Fall schon fast Kultstatus denn hier. Genau, ganz genau. Das ist die Erklärung. Ja. Also du meldest dich nochmal bei uns. Ich melde mich auf jeden Fall. Um. Alles Gute, Christoph. Besten Dank. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de und morgen heißt unser Thema Karrieren. Heute ist die Sendung offen für alle eure Themen. Hier ist Martin. Martin ist 23. Hallo Martin. Ja, hi Domian. Martin, um was geht's? Ja, das ist eigentlich so eine Standardgeschichte mehr oder weniger. Und zwar habe ich mich in die Freundin von meinem besten Freund verliebt. Seit wann? Es fing vor 2 Wochen fing das an. Mhm. Und zwar bin ich abends am Fahren, beruflich. Bist du LKW-Fahrer? Ja, so ungefähr. Ja. Und dann, wir waren halt den ganzen Tag ziemlich müde und habe dann meinen besten Freund eigentlich gebeten, mitzufahren. Nur der hatte dann auch keine Lust mehr und seine Freundin wollte unbedingt mal mitfahren. Ja, dann habe ich natürlich mal mitgenommen. Und wie ich mir schon dachte, wurde sie natürlich müde, wurde ihr langweilig während der Fahrt. Und vorne sind 3 Sitze halt, da hat sich in die Mitte gesetzt und hat sich ein bisschen mehr angelehnt. Und ich habe mir auch nichts dabei gedacht, dann habe sie ein bisschen im Arm genommen und so. Ja, und am nächsten Tag wollte sie dann schon freiwillig von sich aus mitfahren. Und dann? Ja, und dann fing das halt so an, wo ich dann, wenn wir ja normal zu Hause waren, so dass ich halt immer so Anmerkungen gemacht habe, von wegen, sie müssten mir mal was sagen und wenn ich denn alles wissen würde und sowas. Ja, und dann vor ein paar Tagen wollte ich dann halt endgültig mal wissen, was denn jetzt los wäre. Ja, also bis dahin war noch nichts passiert und nichts gelaufen. Nein, gelaufen ist auf keinen Fall was. Ach, bis heute noch nicht? Nee. Okay, und was hat sie dann zu dir gesagt? Ja, also ich habe sie dann darauf angesprochen, was denn jetzt los wäre und ich meine, das merkt man ja auch, wenn jemand verliebt ist oder so, ein bisschen, die haben mich öfter angelächelt als vorher und sowas. Und dann hat sie halt zu mir, mehr oder weniger mir stotternd dann gesagt, dass sie mich verliebt ist. Und das Problem war von meiner Seite aus, dass ich schon eine ganze Zeit so ein bisschen in sie verliebt war und das mir dann halt den Rest gegeben hat. Also du bist solo? Ich bin solo, ja. Kurze Faktenfrage. Wie lange sind die beiden, also dein bester Freund und sie, zusammen? Ja, so zwei Jahre, 2,5, irgendwie sowas. Ah ja, und wie lange ist er dein bester Freund schon? Schon seit 3, 4, 5 Jahren. Ja. Ich sag mal so, es hätte schon öfter was passieren können, weil wir echt teilweise vor uns gestanden haben und angeguckt haben, aber... Das dann, wo ich halt dann sage, weil es mein Freund ist, deswegen aus moralischen Gründen, ich sage, nee, geht nicht. Also gerne nicht auch machen gerne würde, sie mal küssen würde oder irgendwie sowas, aber es geht einfach nicht. Nachdem sie dir das quasi gestanden hat, was hast du da getan und gesagt? Ja, also im ersten Moment habe ich erstmal nichts gesagt. Erstmal war ich ein bisschen geschockt und weil eigentlich dachte ich mir nur so, okay, die macht ein bisschen Spaß und so. Weil ich mich so ein bisschen geärgert habe, immer so ein bisschen an jemanden angestochert oder so, ein bisschen flirten oder so, einfach nur aus Spaß. Und wie er es dann natürlich zugegeben hat, dass das wirklich so ist, dann war ich natürlich ein bisschen geschockt im ersten Moment, ja. Mhm. Und daraufhin habe ich zu ihr gesagt, dann, dass ich in der Zeit auch schon öfter an sie denken musste halt. Mhm. Ja. Also öfter an sie denken müssen und sie ganz nett finden und vielleicht auch scharf finden, ist natürlich noch ein Unterschied zu, man ist verliebt in eine Person, ne? Bist du verliebt bist du verliebt in diese Frau? Ich würde sagen schon, ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Also es ist mehr, als dass ich nur irgendwie ins Bett wollte, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist halt jetzt... Aber das ist jetzt natürlich durch ihre Beichte quasi noch angefacht worden, ne? Ja, das Problem ist, dass es mir eigentlich noch mehr wehgetan hat dadurch, weil ich mir dachte, ja toll, jetzt liebt sie mich doch wirklich oder sie hat sich wirklich in mich verliebt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Weil vorher dachte ich, das wäre halt nur so ein kleiner Spaß vielleicht und so, da hätte ich ja noch sagen können, ja okay, ist egal. Aber wo sie dann sagte, es ist wirklich so, dann war es natürlich noch schlimmer in dem Moment, weil ich dann gar nicht mehr wusste, was ich jetzt machen soll. Hat sie denn was gesagt, wie ihre Gefühle zu deinem besten Freund sind? Ja, also ich weiß, es ist da nicht so besonders, im Moment nicht mehr so besonders läuft, es rieselt ein bisschen, weil sie sich halt nicht beachtet von ihm, weil er sich nicht so viel um sie kümmert. Erzählt er denn dir ein bisschen darüber, was er für sie empfindet? Ja, also er erzählt gar nichts, sowieso nicht. Aber was ist denn das für ein bester Freund, wenn man sich das nicht erzählt? Ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ich denke mal nicht, dass er es mir nicht erzählen will oder so, sondern von sich aus, weil ich sein Freund bin oder so, weil er einfach nicht will, weil es ihn nicht so wirklich interessiert, habe ich das Gefühl. Also, wie so viele Kerle sind, die sind dann, die haben beste Freunde und erzählen sich diese Sachen nicht. Finde ich immer heftig. Ja, ich meine, da kann ich ja nichts für. Du kannst aber nichts, aber ich wundere mich gerade darüber. Also, würde er dich denn auch als seinen besten Freund bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Umso merkwürdiger. Da erzählt man doch hier, da stimmt was nicht mit der Frau. Ich habe keinen Bock mehr auf die und die geht mir... Ja, okay, sowas war schon klar, aber das war dann halt nicht so, dass er sagt, wir müssen mit dir sprechen, sondern einfach so, dass er gesagt hat, boah, hier, meine Freundin geht mir voll auf den Nerven. Ach so, ja, ja. So Bemerkungen halt, ne? Ja. Ja, genau. Ja, klassische Geschichte, klassisch schwierige Situation. Ja, genau. Ganz gewichtige Frage, wie wichtig ist hier diese Freundschaft? Ich wusste, dass diese Frage kommt irgendwie. Ja, ich sag mal so, ich will nicht aufs Spiel setzen, nicht unbedingt herausfordern, aber ich würde nicht sagen, ich würde darauf scheißen, sag ich mal. Entschuldigung. Aber was soll man machen halt, wo die Liebe hinfällt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen nachgehakt. Wenn du hast völlig recht, wenn du sagst, wo die Liebe hinfällt. Wenn die Liebe wirklich volle Kanne gelandet ist bei euch, dann kann man wahrscheinlich viel machen, aber wenn das noch alles nicht so ganz klar ist und das vielleicht nur so eine Flirterei, Affäre, Schwärmerei und so ist, dann finde ich, kann man da extrem gut gegensteuern noch. Und das ist jetzt genau die entscheidende Frage bei dir. Wie ernst ist es? Ist es so ernst, dass man nichts mehr machen kann? Oder kannst du dich doch noch zurückpfeifen und dein Interesse auf irgendeine andere Frau lenken? Ja, also ich sag mal so, eigentlich im Prinzip würde ich die schon gerne haben wollen, sag ich mal so, ja. Naja, eigentlich so im Prinzip klingt jetzt nicht so, ich bin völlig von den Socken und hin und weg. Nein, es geht mir einfach darum, ich habe immer im Hinterkopf halt wegen meinem besten Freund. Natürlich. Was sagt sie denn? Die Situation ist ihr ja auch klar, in welche Bredouille sie dich jetzt auch gebracht hat durch ihr Outing. Ja, ich habe sie mehr oder weniger darauf danach gestochert, also sie gefragt, was jetzt los wäre. Ja. Also sie hat die um den freiwillig erzählt direkt. Das ist ja das Problem, auch das Blöde daran irgendwie. Aber, na gut, aber ihr habt darüber noch gar nicht geredet, wie das weitergehen soll jetzt. Nicht wirklich, eigentlich nicht, weil ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, ob ich sie nochmal darauf ansprechen soll überhaupt und... Nee, ich finde, Martin, du musst für dich, das kann dir auch kein Mensch abnehmen, du musst für dich einfach eine Meinung und eine Haltung bilden. Willst du hundertprozentig diese Frau? Ist es deine Liebe? Wenn ja, dann musst du alle Konsequenzen in Kauf nehmen und rein deinem Freund so schnell wie möglich reinen Wein einschenken. Oder du lässt ab sofort die Finger von der Frau. Und dann dann stehst du noch in der großen Gewissensfrage, sagst du es ihm, was sie gemacht hat, oder sagst du es ihm nicht? Ja, Moment, jetzt, ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Ja, ist dann nie was gelaufen, ja. Also ich habe sie weder geküsst noch irgendwie unsittlich, sag ich mal, berührt oder so. Ja. Eben weil es ein bester Freund ist halt, ja. Ja. Ich sag mal so, die Situation war vielleicht schon oft gegeben und... ja, okay, aber so kommen wir nicht weiter. Es geht jetzt darum, was jetzt geschieht. Und dafür musst du zu einer Position für dich kommen. Du musst für dich klären, was will ich? Ein bisschen, ja. Und ich wäre nicht abgeneigt oder so, geht nicht, finde ich. Dann zieh dich zurück. Wenn du sagst, ich bin völlig von Sinnen, ich bin nicht mehr Herr meiner selbst, dann lass dich drauf ein. Ja. Aber dann wirst du auch wahrscheinlich die Freundschaft riskieren. Andererseits ist er ja auch nicht mehr glücklich mit ihr. Ja, das auf jeden Fall nicht, weil da hat schon öfter gerieselt, da war schon ab und zu mal Schluss, nur sie wollte dann irgendwie nicht gehen. Was du auf keinen Fall machen darfst, finde ich, dass du jetzt noch lange hin und her lavierst und im Geheimen da agierst, das darfst du nicht. Mhm. Also entweder jetzt... Ja, pass auf. Ja? Ja, die Frage, was ich eigentlich fragen wollte, ist im Endeffekt, soll ich jetzt sagen, vor meinem... Ich meine, ich sehe die ja jeden Tag, weil ich fast jeden Tag mal meinen Kollegen bin. Soll ich jetzt da wegbleiben? Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, weil wenn ich da bin, dann... Ich sehe sie ja jeden Tag und wenn man immer was sieht, dann... Martin, du musst erst eine Entscheidung treffen. Und dann kann man diese Fragen klären. Wenn du für dich eine Entscheidung getroffen hast, ich will von der Frau nichts wissen, ja, dann gehst du der vielleicht eine Weile mal ein bisschen aus dem Weg und dann wird sich das schon wieder einpendeln. Es ist ja, wie gesagt, noch nichts passiert. Du hast ja recht. Ja, genau. Wenn du allerdings die Frau willst, dann wird sich sowieso alles neu mischen. Ja, pass auf, das Problem ist, dass ich ihr gesagt habe, sie soll mit ihrem Freund sprechen, weil ich halt weil ich ja ein bisschen doof finde, weil es mein bester Freund ist, habe ich gesagt, ich soll mit ihm sprechen, damit die Beziehung von denen wieder in Ordnung kommt. Ich habe sie praktisch von mir abgewiesen und gesagt, ach so, zu deinem Freund und spreche mit ihm, habe ich ihr sogar noch gesagt. Ach so. Und vergiss das lieber. Ach mit so. Uns, habe ich ihr noch gesagt, die Tage. Aber pass auf, und daraufhin hat sie ja gesagt, dass sie es nicht weiß und vielleicht wird, dann sagt sie noch zu mir so, das ist so ein ganz komischer Satz von wegen, ja, vielleicht wird sich ja auch alles ändern. Weißt du, wie ich meine? Das hört sich für mich so an wie, ja, vielleicht mache ich auch Schluss mit ihm. Mhm. Aber das ist, ich glaube schon, dass es für sie besser wäre, auch für ihn besser wäre, nach der Zeit, weil sich beide ziemlich auf den Sack gehen und aber... Ja, ich meine, das ist ja auch eine Haltung. Wenn du sagen wirst, pass mal auf, bring erstmal deine Beziehung in Ordnung. Vorher habe ich keinen Bock, mich näher auf dich einzulassen. Ja, das habe ich ja zu ihr gesagt. Ja, dann ist das doch erstmal eine Haltung. Das ist doch ganz okay. Und dann halte ich aber auch von ihr fern und quatsch auch nicht mehr mit ihr. Dann muss sie erstmal finden. Wobei der Gewissenskonflikt ist brisant, finde ich. Weil du hast einen besten Freund, mit dem man eigentlich alles teilt und sagt. Und du weißt jetzt schon etwas, was er vielleicht noch nicht weiß, nämlich dass sie letztendlich auf Abwägen ist. Genau. Schwierige Situation, schwierige Lage. Das ist eine Frage der Loyalität. Wohin, wenn du jetzt die Meinung vertrittst, hier Freundschaft über alles, dann müsstest du sagen, pass mal auf, hier, deinem Freund, die hat das zu mir gesagt. Ich bin ganz hilflos, aber ich sag's dir jetzt sofort, damit du Bescheid weißt. Das wäre die ganz saubere. Ja, aber guck mal, stell dir mal vor, ich habe ja zu ihr gesagt, sie soll das mit ihrem Freund klären, so. Und jetzt pass auf, ich habe zu ihr gesagt, wenn das mit deinem Freund nicht klappt und du nicht glücklich wirst, ich habe zu ihr nicht gesagt, dann musst du mit mir zusammenkommen oder sonst was, habe ich zu ihr gesagt, dann hast du eindeutig einen falschen Partner. Mhm. Also ganz neutral eigentlich. Mhm. So, aber jetzt stell dir mal vor, sie spricht jetzt mit ihm und wird dann wirklich nicht glücklich und sie sagt dann, dass sie mich will. Was mache ich denn dann? Ich bin total, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ey. Also, ich sag's jetzt noch einmal, dass du für dich im Klaren sein musst, was du für die Frau empfindest und was du willst. Das ist die allerwichtigste Frage. Und daran wird sich dann alles scheiden und entscheiden. Jetzt müssen wir Schluss machen, Martin. Meine Zeit rennt davon. Ja gut, also meinst du, soll ich mir halt erstmal ein bisschen Zeit lassen, gucken, wie es weiterläuft? Ja, und in dich hineinhören, horchen und gucken, was du willst. Und dir immer im Klaren sein, wie wichtig ist dir die Freundschaft und was gefährdest du da auch. Alles Gute, ja, gut, Martin. Alles ja, Gute, viel Glück wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke, ciao. So, jetzt geht es weiter mit der Christel. Und die Christel ist 63, hallo. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Christel. Und was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, weil ich hatte gestern deine Sendung auch verfolgt von der Frau da, wo der Vater gestorben war und sie meinte von 2,5 Monate, wie lange das ungefähr her war. 2,5 Monate war es ja. Ja, dass sie da nicht drüber wegkommt. Und da habe ich heute gedacht, ist auch noch ein offenes Thema. Dann versuch mal dein Glück, ob du durchkommst. Ja, meine Tochter ist jetzt im August 2 Jahre tot. Ja. Und ich bin immer noch nicht drüber weg und frage mich dann wirklich, wie lange braucht man, um drüber wegzukommen. Es ist... Wie alt ist deine Tochter geworden? Meine Tochter ist 40 geworden. Ja. Woran ist sie gestorben? Ein geplatztes Aneurysma, ein Hirnschlag. Von heute auf morgen, von jetzt auf gleich. Völlig gesunde Frau voll gewesen. Ja. Hat sie eine Familie hinterlassen? Ja, sie hat einen Sohn. Der ist wie alt heute? 23. Der lebt bei dem Lebenspartner meiner Tochter. Und wie gesagt, wir sind wirklich eine glückliche Familie. Ich habe auch noch eine jüngere Tochter. Und wir sind wirklich eine... Wir waren eine super Familie. Und mit meiner Tochter, wie gesagt, meine Erstgeborene, mich hat da so viel mit verbunden. Und wir waren auch immer eine Familie, wie ich gerade schon zu deinem Kollegen vielmehr gesagt habe, wenn bei uns irgendwie jemand was Schönes erlebt hat, dann wollte man den anderen dann teilhaben lassen. Und meine Tochter war ganz besonders in der Hinsicht. Sie war Malediven-Fan und sie waren staunend finanziell sehr gut. Waren 6-7 Mal auf den Malediven. Und Mama, da kommst du auch hin. Und ich ja, wie man so sagt, ich auf den Malediven. Und tatsächlich, 2006 bin ich mit meiner Tochter für 14 Tage auf die Malediven geflogen. Wow. Und war gut? Ach, wir hatten einen super Urlaub. Es war fantastisch. Sehr gut. Es war schon allein ein Traum, jeden Morgen neben meiner Tochter wach zu werden und sie anzugucken im Schlaf. Wir konnten direkt aufs Meer gucken, den Sonnenaufgang, die fliegenden Fische. Und ach. Wart ihr beiden alleine? Ja, wir beide waren alleine. Ja. 2 Wochen. Ja, es war die WM. Also eine ganz glückliche Zeit. Ja, es war eine ganz glückliche Zeit. Wie gesagt, es war die WM. Unsere Männer waren bestens versorgt. Und sie ist nicht so sportlich. Mama, wir beide. Die Männer gucken Fußball, wir fliegen auf die Malediven. Ja, ja. Und sie war auch sowieso überhaupt in allem. Ich bin Hamburg-Fan. Und mein Traum war immer ins Atlantik. Einmal im Atlantik. Großes, traditionsreiches Hotel in Hamburg. Ja. Und zu meinem 60. Geburtstag bekam ich dann... eine Woche Atlantik. Wow, das ist halt ein tolles Geschenk. Eine Woche Atlantik. Eine Woche Atlantik. Boah. Ich war hin und weg. Genauso Adlon. Mama, wir fahren ins Adlon. Wir fahren nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja, es musste natürlich das Adlon sein. Da war sie aber sehr spendabel, deine Tochter. Ja, doch. Meine Tochter war sehr, sehr großzügig. Und dann warst du auch noch im Adlon in Berlin. Da war ich wirklich in 2 Traditionshäusern. Was hat dir besser gefallen, Adlon oder das Atlantik? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Atlantik. Atlantik, weil es noch... alt und ehrwürdiger ist. Ne? Ja. Ganz genau. Ja. Obwohl das Adlon war, wie gesagt, das ist ja neu erbaut. Und aber der Name Atlantok, ne? Adlon. Atlantik. Adlon Oblige, wie man ja immer so sagt. Ne? Ja. Also aber, du hast viele tolle Sachen mit deiner Tochter gemacht und sie hat dir auch viele schöne Sachen ermöglicht und dir geschenkt. Ja, und, natürlich. Ja. Und diese Erinnerungen sind besonders schmerzlich. Ne? Auch wir hatten auch Interessen, die waren gleich. Wir haben die gleichen Bücher gelesen. Wir sind ins Theater gegangen, in Konzerte. Und das ist alles von heute auf morgen mit einem Schlag weg. Und das ist das, wo ich so dran zu knabbern habe. Ist sie, war sie sofort tot? Oder hat sie noch eine Weile im Krankenhaus gehen? Sofort tot? Das heißt, man hat sie noch versucht, wieder zu beleben. Und das hat auch funktioniert. Aber wie gesagt, eine halbe Stunde war sie eigentlich schon quasi klinisch tot. Und man hatte auch gesagt, hätte sie überlebt mit schwersten Behinderungen, wäre zu rechnen gewesen. Und wo ist das passiert? Das ist zu Hause passiert. Bei ihr zu Hause? Ja, bei ihr zu Hause. Das heißt, du hast deine Tochter dann nicht mehr gesehen? Im Krankenhaus noch? Ja, mein Schwiegersohn, wie gesagt, ich kriegte morgens den Anruf und mein Schwiegersohn schrie nur ins Telefon, du musst sofort kommen, Anke ist tot. Ja, und da war natürlich Panik hoch 3 und wie wir dann zu Hause ankamen, da Polizei und alles war ja schon da und dann fuhr der Krankenwagen, fuhr gerade vom Hof runter, wie wir kamen. Ja, und dann sofort hinterher ins Krankenhaus und dann haben Ärzte uns aber gleich gesagt, also, dass keine große Überlebenschance mehr da wäre. Ja, als du sie gesehen hast, lebte sie noch? Ja, da lebte sie noch. Sie war angeschlossen an Schläuchen. Und das Bild, wie die Frau gestern sagte, dieses Bild, das bekomme ich auch nicht aus dem Kopf raus, weil man sagte irgendwo, sie wurde ja künstlich beatmet. Und sie röchelte immer so und da meinte der Arzt, das wäre eine Abschlussreaktion des Körpers. Der würde sich dagegen wehren. Aber ich habe jetzt so vieles gesehen schon von Intensivstationen, wo Leute auch beatmet wurden. Da war das nie so, dass sie so röchelten irgendwie. Und das kriege ich auch nicht aus dem Kopf raus. Das ist einfach, das ist drin. Das ist 2 Jahre her. Das ist und deine Frage, im August 2 Jahre. Ja. Und die Frage ist, wie lange braucht man dafür? Ja, wie lange braucht man? Das frage ich mich wirklich. Diese Frage, Christel, kann man nicht beantworten. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die zerbrechen an dem Tod eines anderen Menschen. Ja, und ich glaube, ich bin auch bald so weit. Es gibt aber auch Menschen, die, das ist ja eine Gnade, nach einer gewissen Zeit ihren Frieden auch mit dem Unglück finden oder einen Abstand nehmen. Natürlich, ich versuche das ja auch mir immer selber zu sagen. Ich sage mir auch immer, es ist ein Schicksalsschlag, der uns getroffen hat. Mhm. Aber wenn ich da manche Familien sehe, wo es vielleicht doch noch schlimmer ist, sagen wir mal, wo Kinder vermisst werden, wo Mütter gar nicht wissen, wo ihre Kinder sind, leben die noch, oder wo ein schweres Unglück passiert ist, da sage ich mir immer, haben wir doch irgendwo noch eine Gnade gehabt, dass es so schnell auch gegangen ist, dass sie nicht leiden. Unbedingt, wenn sie... Ja, da hole ich mich ja auch selber dann aus meiner tiefen Verzweiflung. Ja. Aber es ist manchmal so schwer. Und es gibt einen Enkel. Ja, es gibt einen Enkel auf jeden Fall. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu dem ein Enkel? Ein sehr gutes. Sehr wir gute. Sehen uns grundsätzlich immer jede Woche auf dem Friedhof. Mhm. Und dann auch so. Mhm. Aber auch das ist ja auch ein Trost. Ja, natürlich. Auch meine jüngste Tochter. Wie gesagt, mit meiner jüngsten Tochter verbindet mich dieses ganze Sportliche. Mhm. Wir sind amerikanischen Sportarten zugetan. Mein Enkel von meiner jüngsten Tochter, der Enkelsohn, der spielt American Football. Mhm. Wir gehen zum Eishockey. Das sind aber so die einzigen Sachen, die ich eigentlich noch habe. Aber ich höre, dass du eine aktive Frau bist. Ja. Dass du nicht ganz depressiv zurückgezogen lebst und dich im Kreis hältst. Ja, Domian, das ist immer alles so relativ. Weißt du, tagsüber bin ich wirklich, aber wenn der Abend kommt, dann kommen die Gedanken, dann kommen die Erinnerungen an meine Tochter und dann wird es ganz schwer. Man sagt ja auch, dass das mit das Schlimmste ist, wenn das eigene Kind vor einem selbst stirbt. Ja, natürlich, sollte nie sein. Ja, genau. Ja. Insofern, ich weiß nicht, Christel, vielleicht beruhigt es sich im nächsten Jahr etwas. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich hoffe so darauf. Ja, ich habe immer gesagt, jetzt sind 2 Jahre und es ist kein Tag, der ohne Tränen vergeht. Jeder Tag ist vor allen Dingen abends immer, wenn mein Mann zu Bett gegangen ist und ich bin alleine hier und ich habe ein großes Foto von ihr, da steht die hier vor mir. Aber sieh doch mal, in allem Unglück, glaube ich, muss man immer noch versuchen, auch das Gute zu sehen, was geschehen ist. Bin ich auch. Also das sind ja ganz tolle Sachen, die ihr da zusammen gemacht habt. Ja, natürlich. Das kann dir keiner nehmen, dass ihr diese schönen Erlebnisse hattet. Du hast deine Tochter in bester Erinnerung. Sie hat dich wunderbar behandelt. Sie hat dir tolle Sachen geschenkt. Auf jeden Fall. Sie lebt in ihrem Sohn weiter. Und das heißt, du hast da den Kontakt letztendlich auch zu ihr. Genau. Also, ich habe auch immer gesagt, die Erinnerungen, man sagt immer, Erinnerungen sind schön. Für mich sind sie aber im Moment auch schmerzlich. Natürlich. Es ist beides. Ambivalenz ist das. Genau. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist alles normal. Und sie wollte auch eine Familienchronik erstellen. Mhm. Da war sie nämlich dran und da hat sie nämlich auch ganz was Schlimmes bei uns in unserer Familie meines Mannes festgestellt, dass nämlich der jüngste Bruder meines Mannes damals in der Nazizeit unter Euthanasie, dass der umgekommen ist in einer Nervenklinik. Ja, ja. Das hat sie rausgefunden. Wir sind nach Niedermarsberg war das. Ja. Da sind wir auch hingefahren und wir haben tatsächlich das Grab gefunden. Ja. Und wir haben so viele Sachen, wie gesagt, das ist... Also, es ist so ein volles Leben gewesen. Ich glaube, dass du gut eingebunden bist. Ja. Und ich hoffe und wünsche dir sehr, dass du in den nächsten Monaten und Jahren etwas mehr Abstand zu der Traurigkeit findest. Das hoffe ich auch. Ich bin auch im Grunde genommen positiv eingestellt. Ja, das höre ich auch wirklich. Ja, ich sage mir immer, ich sage nicht immer Arbeiten, die ich noch erledige, ich sage immer Arbeiten, die ich schon gemacht habe. Genau. Und mein Glas ist auch nie halb leer, das ist immer halb voll. So, das ist eine gute Einstellung, das ist eine wunderbare Einstellung. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Glück und alles ich Gute. Ich finde das ganz toll, mit dir gesprochen zu haben. Ich habe so oft immer den Mut nicht gehabt, ich habe gedacht, aber wie gesagt, heute hat es geklappt. Es war sehr nett, dich kennengelernt zu haben. Ja, ich finde es auch ganz toll. Alles Liebe. Wie gesagt, auch meine Anke Maus war ein großer Fan von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben immer deine Sendung geguckt. Wir waren auch beide Nachteulen. Ah, ja, ja, ja. Und dann ging dann manchmal das Telefon. Ja. Hast du Domian dran? Mach Domian an. Ja. Liebe Christel, alles Liebe. Klar. Alles Liebe wünsche ich dir und deiner Familie. Schönen Dank. Tschüss. Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Karrieren. Ich möchte gerne mit euch über eure Erfolge und über eure Karrieren sprechen. Karrieren vom Tellerwäscher zum Millionär. Also wer von euch hat klein angefangen und ist groß rausgekommen? Wer von euch hatte vielleicht eine bombige Idee, so im Internetbereich, und hat damit Bomben Kohle gemacht? Aber es geht nicht nur unbedingt um das große Geld, sondern man kann ja auch einen Erfolg und eine Karriere machen, wenn nicht unbedingt die Millionen da im Spiel sind. Wer von euch hatte vielleicht schlechte Voraussetzungen durch das Elternhaus oder durch andere Umstände und ihr habt es dann trotzdem geschafft, das hinzukriegen, was ihr gerne wollt und sagt, für euch, das ist mein Erfolg und meine Karriere und da bin ich verdammt nochmal richtig stolz drauf. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen und wäre interessiert, was ihr mir da so alles zu erzählen habt. Also Karrieren, das ist unser Thema morgen. Ihr ruft an ab 0 Uhr, sind die Leitungen geschaltet, oder mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Jetzt begrüße ich herzlich den Frank und der ist 34. Hallo Frank. Ja, guten Abend Domian. Frank, guten Abend, guten Morgen. Um was geht's? Wo soll ich anfangen? Drogen, Alkohol? Du bist betroffen. Ja, auf jeden Fall. Ja, du nimmst Drogen und bist Alkoholiker. Ja. Mehr oder weniger, also mit dem Alkohol geht's jetzt. Mehr oder weniger Alkoholiker kann man nicht sein. Entweder ist man einer oder man ist keiner. Ja, dann bin ich einer. Mhm. Wie viel trinkst du denn? Meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben und so fing das Ganze halt an. Vor 3 Jahren? Mhm. Ja, dann habe ich halt getrunken, dann habe ich meinen Job verloren, mehr oder weniger wegen dem Alkohol. Ja, meine Frage war ja, wie viel du trinkst. Kommt drauf an. Also jetzt heute habe ich jetzt noch nichts getrunken. Nichts getrunken? Nee, heute noch nicht. Heute habe ich nur Drogen genommen bisher. Was hast du genommen? 2 Pillen und gespritzt. Was für Pillen? Ecstasy. Ecstasy, also ein Aufputschmittel kann man sagen. Genau. Mhm. Und gespritzt, was spritzt du? Also Heroin. Das ist aber eine gefährliche Mischung, ne? Ecstasy mit Heroin? Ja, schon, aber bei mir, bei meinem Körper, also der springt schon gar nicht richtig drauf an. Das wird halt immer schlimmer. Welche Wirkung hat das denn, wenn du eine Ecstasy-Pille nimmst? Normalerweise, wenn man so ein Ding nimmt, kann man die ganze Nacht durchtanzen und ist gut drauf und ist aktiv, vital. Und wenn du das kombinierst mit Heroin, welche Wirkung hat das bei dir? Ich werde aggressiv. Aha. Und dann? Was passiert dann? Wenn ich dann mal weggehe und dann rappelt halt. Wie war es heute? Bist du heute weggegangen? Nee, ich bin heute zu Hause geblieben. Was heißt es rappelt? Was tust du dann? Suche ich Streit. Ich habe auch schon mehrere Körperverletzungen und Anzeigen am Hals. Mhm. Komm halt irgendwie aus dem Kreislauf nicht mehr raus. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine, ja. Hast du noch einen Beruf? Kannst du einem Beruf nachgehen? Aufgrund wegen den Drogen nicht mehr. Ach, hast du gerade, glaube ich, auch gerade gesagt, dass du ihn verloren hast. Mhm. Ja, ich habe halt auf der Bank gearbeitet. Und das hat halt, konnte man halt nicht mehr kombinieren miteinander. Mhm. Es ist immer schlimmer geworden. Und irgendwann habe ich alles hingeworfen. Und du lebst jetzt von Hartz IV? Ja, genau. Ja. Nun kosten diese Drogen ja eine ganze Menge. Das kannst du ja mit Hartz IV nicht bezahlen. Das ist leider wahr, ja. Ich gehe noch anschaffen. Du gehst noch anschaffen? Mhm. Du arbeitest als Stricher? Mehr oder weniger, ja. Jetzt seitdem sich das, also das war früher natürlich nicht so, jetzt in den letzten Jahren erst. Ja, mein Vater ist gestorben und dann hat das halt mit den Drogen richtig deftig da angefangen und... Hast du nicht gerade gesagt, die Mutter ist gestorben? Ja, zuerst die Mutter und dann der Vater. Ach so, also relativ eng und schnell hintereinander. Innerhalb von 2 Jahren. Mhm. Ach so, und das würdest du sagen, das hat dich komplett umgehauen? Ja, ich habe halt keine Familienangehörige mehr. Keine Geschwister? Nee. Und habe auch keine Freunde mehr. Die haben sich allen gerade so abgewandt von mir. War dein Verhältnis zu deinen Eltern gut und eng? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Deswegen hat das mich da so aus der Bahn geworfen. Mhm. An was sind die Eltern gestorben? Bitte? An was sind deine Eltern gestorben? Die Mutter ist vor 3 Jahren gestorben und der Vater vor 2. Nee, an was sind deine Eltern gestorben? An Krebs. Beide? Mhm. Mhm. Jetzt gehst du anschaffen. Das ist ja ein heftiger Schritt. Du hast vorher ein ganz normales Leben geführt. Bankangestellter, Bankkaufmann, Bankmanager. Ich tue mich halt betäuben so damit, wenn ich halt da rausfahre. Wo machst du das denn? An irgendeinem Bahnhof oder auf der Straße? Ich inseriere halt so in sämtlichen Zeitungen halt eben. Hm. Kunden kontaktiere mich dann per Telefon, dann handelt man einen Preis aus und dann fahre ich halt dorthin. Dann fährst du zu den Kunden nach Hause? Ja, überwiegend ja. Es geht auch manchmal im Wald. Es kommt halt immer auf das Wetter an, was die Kunden sich halt so vorstellen. Auch eine gefährliche Angelegenheit. Du weißt ja nie, was die mit dir machen. Und bisher habe ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Wie oft schaffst du an? So 3 bis 4 Mal die Woche. 3 bis 4 Mal die Woche? Mhm. Das ist ja so fast täglich beinahe. Ja, gut. Naja, also es ist schon sehr oft. Wie viel verdienst du pro Mal? Es kommt immer darauf an, was der Kunde sich so vorstellt. Also es sind in der Woche, wenn ich es 3 bis 4 Mal tue, nicht öfter, sind es circa 500 Euro die Woche. Mhm. Bist du schwul? Nee, gar nicht. Das ekelt mich auch an mittlerweile. Wie funktioniert das? Du musst doch eine Erektion bekommen. Oder geht's ohne Erektion? Ja, es geht, wenn man sich halt so ein bisschen betäubt und... Ja, das geht, wenn du bist nicht schwul. Dich ekelt das an, dich als heterosexuellen Mann ekelt das an, mit wildfremden Männern rumzumachen. Da kriegst du eine Erektion. Ja, wenn die Männer so sauber sind, dann geht das schon. Aber es gibt auch welche, die sind halt dabei, die sind halt nicht gepflegt und dann geht das halt gar nicht. Das heißt, du denkst dir im Kopf dann auch gewisse Sachen aus, um dich etwas in Fahrt zu bringen. Genau, richtig. Mhm. Es gibt auch so Zeug dafür. Es gibt Zeug dafür. Wo man sich durch die Nase zieht, dann geht das schon. Ach, du nimmst auch noch Kokain? Nee, Poppers. Ach so, das ist so eine Schwulendroge. Mhm. Und davon kriegt man eine Erektion? Ja, es hebt den Blutdruck ein bisschen an. Also du bist ja systematisch dabei, deinen Körper und deine Seele kaputt zu machen, ne? Höre ich schon. Regelrecht, ja. Da ist Alkohol, da ist Ecstasy, da ist Heroin, das ist Poppers. Ja, es ist das volle Programm. Ich halte das auch nicht mehr lang durch, das merke ich so. Mein Körper macht das halt nicht mehr lang mit. Aber ich komme da irgendwie nicht raus. Ich finde irgendwie keinen Anschluss halt da irgendwie. Du hast gerade gesagt, du bist sehr alleine. Gibt es keinen Freund mehr oder einen nahen Menschen? Ich habe mir alles kaputt gemacht damit. Hm. Hattest du denn mal eine Beziehung? Ja. Wie lange liegt das zurück? 7 Jahre. Sieben Jahre? Hatte ich die Beziehung gehabt. Ach so. Und das ist jetzt her 4 Jahre. 4 Jahre, also dann ist die Beziehung ja, zu der Frau habe ich auch noch Kontakt, die will mich ja da rausholen, aber es funktioniert irgendwie nicht so. Also ich komme halt das irgendwie nicht so in geregelte Bahn. Okay, die Situation ist dramatisch, das sehe ich schon ein. Was hast du denn bisher unternommen, um da rauszukommen? Ich habe wegen dem Alkohol eine Therapie gemacht. Was hätte ich gemacht? Ich habe es angefangen. In einer Klinik? Bei so einer Suchtberatung. Also so anonyme Alkoholiker. Da war ich dann 4-mal hin und beim 5. Mal bin ich schon nicht mehr erschienen. Also kann man vergessen. Ja, es hat mir halt nicht so gefallen, in der Gruppe halt darüber zu reden. Und warum hat dir das nicht gefallen? Meine ganze Lebensgeschichte dort auszuplaudern, habe ich halt ein bisschen geschämt dafür. Ja, das muss man. Das ist auch der Sinn des Ganzen, dass du dich da schämst. Ja, das stimmt schon. Das ist nur der Sinn, dass man wirklich da sich quasi im übertragenen Sinne des Wortes nackig auszieht. Mhm. Und das machen ja alle. Und wirklich ganz radikal mit sich auch dann ins Gericht geht. Das machen alle. Also, Frank, was du mir erzählst, ich finde das wirklich hochdramatisch. Und ich habe große Sorge, wenn du das so weitermachst, dass du komplett am Arsch bald sein wirst. Mhm. Dass dein Körper das nicht mehr lange mitmacht, den geballten Drogenkonsum, Giftkonsum, auch dieses Poppers, das ist ja der letzte Dreck ist das ja. Das stimmt, ja. Das ist der letzte Dreck, das ist vielleicht ein Abfallprodukt von Teppichfußbodenherstellung oder so. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls müssen wir gar nicht drüber reden, dass es furchtbar ist. Mhm. So, und seelisch ist es natürlich auch eine Katastrophe. Du hast kein Selbstwertgefühl mehr. Du machst Sachen, die komplett wider deine Natur sind und dein Gefühl. Mhm. Ja, ich verstehe es selber nicht. Früher war das halt nicht so gesehen. Früher war mein Leben in geregelte Bahnen und... Also ich glaube, dass dir nur geholfen werden kann, wenn du in eine Klinik gehst. Das geht mit Ambulanz nicht mehr. Du musst dann in die Klinik. Das denke ich auch, ja. Ja. Und das muss eine gute psychosomatische Klinik sein, denn sicher, es geht um deine Süchte, die du hast, aber es geht auch um deine Trauer, dass du deine Eltern verloren hast. Denn das war der Auslöser und du hast offensichtlich versucht, diese Trauer zu übertünchen mit diesen Ausschweifungen. Also musst du, finde ich, wirklich einen langen Klinikaufenthalt wollen auch. Ja, ich merke ja selber, dass es nicht mehr so anders da geht und dass ich da was tun muss. Es ist immer dasselbe in all diesen Geschichten, Frank. Derjenige, der betroffen ist, ist im Falle, in deinem Fall du. Du musst es wollen. Und dann musst du bereit sein, dass du auch erstmal durch schwere Zeiten gehen wirst. Das ist mir bewusst, ja. Ja, aber mit dem Ziel, dass du irgendwann, dass du es geschafft hast. Dass du, richtig. Stell dir doch mal bitte vor, deine Eltern würden sehen, was du gerade machst. Oh je. Ja. Oh je. Und du tust ihnen das im Nachhinein noch an. Das stimmt. So, jetzt möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin redest. Mit Anja, die dir mal so ein paar Tipps geben soll, was vielleicht eine gute Klinik für dich wäre. Damit du mal so ein bisschen einen Wegweiser hast, wo du hin sollst und willst. Mhm. Okay? Okay. So, dann legst du auf und du wirst angerufen von uns. Ich wollte noch ganz zum Abschluss was fragen. Ja. Hast du Bubu gemacht? Bitte? Bitte? Hallo? Jetzt habe ich nicht verstanden, was er fragen wollte. Na gut, dann machen wir weiter mit Bernd. Und Bernd ist 25. Hallo Bernd. Ja, hallo. Hallo Bernd, um was geht's? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich bin vor 6 Jahren missbraucht worden und habe jetzt seit vier Jahren habe ich mich jetzt mal wieder verliebt gehabt. Vor 6 Jahren missbraucht? Genau. Von wem? Ich habe auf eine Kontaktanzeige geantwortet, weil ich ursprünglich vom Land komme und da gab es damals noch nicht so Geromeo und so weiter und da habe ich dann da geantwortet und habe mich mit dem getroffen und habe dir dann so einiges erzählt und dann hatte er Gründe gehabt, wo er mich schon erpressen konnte und so ist es dann halt passiert. Moment. Also erstmal, bist du schwul? Ja. Ja. Dann hast du dich mit irgendeinem Typ getroffen? Genau. Das war aber einfach so eine private Kontaktnummer. Genau. Und dann hat der Gründe gehabt, dich erpressen zu wollen? Was heißt das? Ja, weil ich zu dem Zeitpunkt halt nicht geoutet war. Ach so. Ja. Dann hat er gesagt, also wenn du jetzt nicht das mitmachst, was ich will, dann verpetze ich dich. Genau. Und was hat er denn mit dir gemacht? Ja, der hat mich halt vergewaltigt und erpresst und hat das halt nochmal gemacht. Und hat das öfter gemacht? Ja, zweimal. Zweimal. Und dann war die Sache vorbei? Ja. Wie kam das, dass es dann vorbei war? Ja, er hat gemeint, wenn du es noch einmal mitmachst, dann höre ich auf und so. Und dann habe ich das halt über mich ergehen lassen. Was hat er gesagt, wenn du noch einmal mitmachst, dann? Dann lasse ich das halt. Ach so, und das war dann auch so? Ja. Vor 6 Jahren. So, und heute bist du verliebt? Ich war, ja, was heißt verliebt? Also ich weiß, dass es eigentlich keinen Sinn hat mehr, dass ich da verliebt bin, weil das ein ziemliches Arschloch war, aber ich bin halt noch verliebt, ja. In diesen 6 Jahren, seitdem das passiert ist, da habe ich eine Beziehung gehabt, die war auch Ach so. Mehr oder weniger glücklich gewesen. Ja. Und dann habe ich mich dann 4 Jahre auf nichts mehr eingelassen und jetzt nach 4 Jahren habe ich mich an jemanden verliebt gehabt und das ist dann ein bisschen unglücklich verlaufen. Was ist denn da jetzt unglücklich? Sexuell lief halt im Bett bei uns nicht so gut, weil ich halt eben nicht passiv sein kann. Also bei Schwulen gibt es ja aktiv und passiv und so weiter. Mhm. Und das konnte ich halt nicht und das konnte er nicht verstehen. Nach 3 Wochen hat er dann fremd geknutscht. Also du kannst nicht passiv sein, weil du vergewaltigt worden bist damals. Genau. Seitdem ist das für dich nicht möglich, weil du den Horror da noch im Nacken... Ja, genau. Ja, verstehe. Und das habe ich ihm an dem Abend erzählt und er konnte es halt, er wollte es nicht verstehen. An dem Abend waren wir halt zusammen aus gewesen und so und dann bin ich früher nach Hause gegangen. Und dann habe ich dann erfahren, dass er an dem Abend noch mit jemandem rumgemacht hat und so. Da war das Ganze ja noch recht frisch mit euch. Genau. Ja. So. Und einen Tag später hat er es mir auch gleich gestanden. Ja. Und dann habe ich ihn nochmal verziehen und eine Woche später hat er dann Schluss gemacht, weil er gemeint hat, dass er mit so einem Psycho fragt, nichts anfangen kann. Was ja sehr bescheuert und sehr gemein ist. Ja. Und du bist trotzdem immer noch verknallt in den? Ich weiß, dass ich es nicht sein wollte und dass es nicht wert ist, aber es ist halt so. Ist denn danach nochmal irgendwas passiert, nachdem er das gesagt hat? Nee. Mensch, Bernd. dann gehe aber jetzt aber massiv gegen dich an und schlag dir den Typ aus dem Kopf. Da ist ja noch nie, nicht gar nicht viel passiert. Ja, vor allem nach einer Woche hat er ja schon wieder einen neuen Freund. Ja gut, dann komm, was reden wir da? Vergiss es. Vergiss es. Steigere dich doch da nicht rein. Wenn du jetzt eine Weile mit ihm zusammen gewesen wärst, dann wären schon große Gefühle im Spiel gewesen. Hätte ich es verstanden, aber so doch nicht. Das ist ein mieser Typ, wenn der dir solche Sachen an den Kopf wirft. Vergiss es. Vergiss es, geh raus. Ich muss jetzt hier auch rausgehen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann.